der Nacht hat mein Herz aufgemacht und mich gefangen für dich. In dem Licht drück ich schnell dein Gesicht und dann zieh ich mich an. Ich lösch das Licht, mach's gut und vergiss mich nicht. Die Tür schließt sich hinter mir. Dein Lied, es klingt in mir fort und singt. Und ich liebe dich. Ich mach heut mein Fenster auf und lach in den Tag hinaus. Auch die Tür hinter mir mach ich wieder auf. Thank you.